Und nach den Sturm gewiesen, bis es der Morgen sich geregt. Die hat der Ungebetene bis in Kamin und Gassen ausgefegt. Da kommt ein Mädchen schon die Straße, das ein Verschwichtern um sich sieht. Wie Rosen, die der Winterblasen so unstet ihr Gesichtchen glüht. Ein schöner Bursch will ihr entgegen, er will ihr voll entzücken an. Wie sehen sich freudig und verlegen die ungewohnten Schelme an. Er scheint zu fragen, ob das Liebchen die Zöpfe schon zurecht gemacht, die heute nach dem offenen Stübchen ein Sturm in Unordnung gebracht. Er steht von Anmut hingerissen, der weiß sie um die Ecke.